Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Wendstedt, Köthen, Wörlitz. Das Aufnahmegerät läuft und ich bin hier beim Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat im Büro, weil heute Tag der offenen Tür ist. So war die Einladung. Genau. Richtig. Ich bin Janice vom Kinder- und Jugendrat. Ich bin Martin, ich bin vom Stadtschülerrat und bin da der stellvertretende Vorsitzende. Du bist auch schon älter. Du hast schon Bart. Etwas, ich habe einen Bart, ja. Ich bin Thomas und bin auch Mitglied im Stadtschülerrat. Und du hast gerade erzählt, gerade fertig. Genau. So, was macht man an so einem Tag der offenen Tür außer Kuchen essen, Kaffee trinken? Also für uns jetzt Stadtschülerrat ist es einfach, dass wir wirklich, dass die Leute herkommen können, gucken können, wie wird hier gearbeitet, wie sieht das aus, uns Fragen stellen können, was machen wir. Wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, der Kinder- und Jugendrat ja auch, wo wir dann einfach den Leuten einfach wirklich erzählen wollen, wie wir arbeiten. So wie ich finde den Zettel, ich komme hierher und dann... Wir können einfach mal starten, ne? Genau, wollte ich gerade sagen, dann machen wir das doch jetzt. Also ich bin reingekommen, muss ich sagen, für alle Leute, die das nicht wissen, weil ihr seid noch nicht ganz ein Jahr hier, ne? Ja, wir sind seit knapp einem Jahr sind wir hier, ne? Wo wart ihr vorher? Wir waren vorhin in der Schopenhauer Straße im Keller. Mhm. Und jetzt sind wir immerhin eine Etage aufgestiegen. Ja, also neues Gebäude, man kennt das ist dieses Landesbank-Irgendwas-Gebäude an der Fahne. Ja, genau, an der Fahne. Genau, und da ist auch der Eingang und dann kommt man rein und steht schon mitten im Büro drin. Das ist jetzt hier die Empfangshalle. Genau. Hier sitzt einmal der Kinder- und Jugendbeauftragte, der Mirko. Hier sitzt die Regina, die für uns und KWR zuständig ist da. Und dann kann man noch ein Stück weiterlaufen. Da gibt es noch so eine Entspannungsecke mit Couch, Sessel. Ja, die ist sehr gemütlich. Da ist auch Kaffee und Kuchen aufgebaut. Ja. Und wenn wir dann weiter nach hinten gehen, kommen wir dann zu unseren Seminarräumen oder Beratungsräumen. Jetzt komme ich hier in so ein Büro rein und dann, also im normalen Alltag, dann gucken mich drei große Augen an. Und was kann ich dann hier loswerden? Hier kann man loswerden als Schüler zum Beispiel Anregungen, was man verändern möchte an seiner Schule. Oder wie man den Schulalltag besser gestalten könnte. Also wenn ich zum Beispiel finde, jetzt Mathearbeiten sind total blöd, ich will keine mehr, dann gehe ich hier zum Stadtschülerrat und sage, schaff das mal ab. Nein, so genau natürlich das nicht. Also wir sind auch nicht immer hier, also wir sind ja gelegentlich hier im Büro, wir sitzen ja dann hier. Und an einem der Schreibtische hier. An der Schreibtische, ja genau. Und in der Regel sind es schon Probleme, die jetzt ein bisschen tiefgründiger sind. In der Regel gehen die Leute erst, also die Schüler erst zu ihren Schulsozialarbeitern oder dann zu den Schülerräten von den Schulen und die kommen dann zu uns. Meistens, also spontan kommt selten einer, das meistens dann schon mit Ankündigung, damit wir auch hier sind. Das heißt, die Leute, die jetzt hier tagtäglich sind, die haben gar nicht so viel Publikumsverkehr. Richtig. Also es ist zwar ein öffentliches Büro, die Tür steht offen, aber es ist jetzt nicht so, dass da permanent Leute reinplatzen. So, was sind jetzt so Probleme? Also du hast es gerade auch genannt, es gibt ja schon Anlaufstellen in den Schulen. Wann ist der Stadtschülerrat verantwortlich oder wann sollte, kann ich hierher kommen, wann ist ein Anliegen bei euch gut platziert? Sobald der Schülerrat kein Hebel mehr hat, keine Handhabung oder denkt, ich komme nicht mehr weiter, ich gehe eine Etage höher, weil wir haben im Prinzip, wir vertreten ja die Schülerinnen in Halle vor der Stadt, vor allen anderen Institutionen. Und deswegen haben wir immer noch so ein kleines bisschen mehr Stimmrecht, ein bisschen mehr Anerkennung sozusagen in der Stadt. Und dann hoffen die Leute natürlich immer, dass wenn wir was machen, dass das schon eher Gehör findet, als wenn es jetzt irgendeine einzelne Schule macht. Sag mal ein konkretes Beispiel. Lehrermangel zum Beispiel. Okay, ja, generell Ausfallstunden oder wenn es wirklich mal mit einzelnen Lehrern überhaupt nicht geht, kommt auch immer mal so ein Thema. Die Schulleitung sagt aber, der ist aber cool und da macht man nichts. Generell alles, was im Stadtrat, Bildungsausschuss thematisiert wird, also Schulentwicklungsplan, wenn eine Schule jetzt woanders an einem anderen Standort soll und die fühlt sich da ungerecht behandelt, solche Themen landen oder auch dann so halt hier. Zuweisung, welche Schüler in welche Schulen. Das ist ja jetzt gerade aktuell. Genau, das, sowas kommt dann hier. So, und du bist ja jetzt im Stadtschülerrat, du kriegst jetzt so eine Anfrage, dann musst du dann sagen, ja, finde ich cool oder nicht. Also was ist dann deine Aufgabe als Vertreter der Schülerinnen und Schüler? Meine Aufgabe ist es, ja, wenn es jetzt Probleme gibt in der Schule, ja, bin ich halt auch dafür zuständig, das an den Stadtschülerrat zu bringen und dann halt darüber bei einer Sitzung zu diskutieren oder es halt auf jeden Fall anzumerken. Also im Stadtschülerrat? Nee, im Stadtschülerrat dann. Im Stadtschülerrat. Ja. So, dann habt ihr das beraten. Wie viel seid ihr da eigentlich? an insgesamt Mitgliedern sind schon einige mehr, die aktiv wirklich mitarbeiten. In jeder Sitzung sind es um die 10, 11 Leute. So, die treffen sich dann, dann bespricht man das Problem, bildet sich eine Meinung und wie geht es dann weiter? Entweder finden wir eine Lösung oder wir vertagen es. Und wenn wir noch irgendwo Hilfe brauchen, dann haben wir immer noch einen Ansprechpartner hier. Na jetzt, also bleiben wir bei Lehrermangel, ne? Das habt ihr jetzt so rein. Also das ist ja nicht, ich meine, da könnt ihr natürlich sagen, klar gibt es zu wenig Lehrer, aber da könnt ihr ja nichts machen. Ihr könnt ja jetzt nicht sagen, wir stellen 50 Lehrer ein, Geld habt das, ihr auch nicht. Das können wir nicht, das hatten wir zu unserer Schülerratskonferenz, hatten wir das thematisiert. Das war richtig ein Workshop Lehrermangel. Da waren allerdings, weil wir in der LISA vorne waren, also in dem Verwaltungsgebäude, Lehrerinstitut Sachsen-Anhalt, genau. Und da waren dann halt auch ein paar Würdenträger, die dann schon was zu sagen haben aus der Politik. Und die haben sich das dann doch schon mal angehört. Und natürlich änderst du nichts von heute auf gleich, aber einfach, dass wir das Thema aufgreifen und sagen, so geht es nicht weiter in der Zukunft, hoffen wir immer, dass das irgendwo mal in den Hinterköpfen bleibt. Und das war, was also das ist wie so ein Lobbyverband. Ja. Ne? Wie oft trefft ihr euch da jetzt? Also du als Schüler, du hast ja eigentlich auch einen vollen Tagesplan, 10. Klasse bis sonst wann Schule, Prüfung stehen vor der Tür. Wie oft muss man sich dann hier noch in so eine Versammlung reinsetzen und über Probleme beraten? Naja, es ist meist so alle 2 Wochen. Und dann, ja, meist 2 bis 3 Stunden. Das ist schon ganz schön aufwendig. Ja, aber man macht es ja gerne. So, jetzt haben wir ganz viel über den Schülerrat gesprochen. Jetzt, mach mal, es gibt aber hier, also es ist ja ein Doppelbüro, Kinder- und Jugendrat. Was ist denn jetzt da anders? Also der Kinder- und Jugendrat ist die offiziell legitimierte Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen der Stadthalle Saale. Offiziell legitimiert heißt, ihr seid gewählt? Nein, das heißt einfach, dass die Stadt uns als offizielles Gremium anerkannt hat. Okay. Genau, und da kann auch jeder mitmachen, da muss man auch sich nicht verpflichten oder so. Man trifft sich immer Freitag zwischen 16 und 18 Uhr hier jede im Büro. Woche. Jede Woche. Öfter als der Stadtschülerrat. Das stimmt. Weil Kinder und Jugendliche ein bisschen mehr als Schüler und Schülerinnen sind, ne? Ja, umfasst ja schon ein breiteres Spektrum, ne? So von, für uns so von 6 bis 27. Ja. Also 6 bis 12 ist die Kindergruppe, die trifft sich morgen zum Beispiel am Donnerstag. Und ansonsten immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Und dann Kinder und Jugendliche so von 12 bis 27 sind wir immer Freitag und hier. Und wie ist da so der Zulauf? Ich sehe ja Jugendliche immer auf der Peisens rumhängen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die in so ein Büro gehen und sich beschweren. Geht auch nicht ums Beschweren, sondern einfach um aktiv mitmachen. Unser Motto ist ja auch nicht labern, machen. Mhm. Also wirklich Projekte umsetzen, aktiv mitmachen und einfach sehen, dass man auch was erreichen kann. Auch wenn man keinen großen... Weiß nicht so viel machen muss, ja, sieht man ja trotzdem, dass irgendwas erreicht werden kann. Hast du auch mal ein konkretes Beispiel? Also ich finde immer ganz schön unser Beispiel der Spielplatztester. Da sind wir dann immer einmal im Sommer durch eine bestimmte Anzahl von Spielplätzen gelaufen und haben die alle getestet, wir selber. Auch als schon große Leute, mit Kindern zusammen, unseren Geschwistern und wen wir dort alles getroffen haben, haben das dann ausgewertet und der Stadt vorgelegt und gesagt, hier, da muss das und das geändert werden oder der Spielplatz ist so schön, wie er jetzt ist. Und kann so bleiben. Wenn du sagst, Kinder und Jugendliche, also von 6 bis 18, das ist ja eine ganz schöne Spannbreite, ne? Ja. Also beim Stadtschülerrat, da kann ich mir gut vorstellen, also alle, die in irgendeine Art Schule gehen und dann sind das Probleme, die auch in dieser Institution stattfinden. Bei Kinder und Jugendlichen, das ist ja total breit. Ne? Also ja. Ein Sechsjährige hat ja vielleicht andere Interessen oder artikuliert sich auch anders. Als jemand, der 16 oder 17 ist. Ja. Wie kriegt ihr das unter einen Hut? Also deswegen haben wir jetzt auch wieder die Kinderratssitzung einberufen, sprich die Kiddies, wo dann wirklich also 6- bis 12-Jährige drin sitzen, wo man das versuchen unter einen Hut irgendwie zu bringen. Man redet mit denen ja auch wirklich ein bisschen anders, auf einer anderen Ebene, als das schon ältere Teenager machen. Mhm. Und deswegen sind dann halt in der anderen Gruppe eher so die 12 bis Älteren. Aber ich muss auch sagen, das funktioniert bei uns einfach gut. Ich kann auch nicht sagen, warum. Man kommt hierher und es klappt einfach. Hm. Wir sind ein tolles Team, hier wird niemand also ausgegrenzt. Also in dem Rat selber. Genau, im Kinder- und Jugendrat. Wie viel Besuch kriegt ihr so pro Woche? Das ist auch immer schwer zu sagen. Also wir im Stadtschülerrat wird immer viel angemeldet. Ja, wir wissen jetzt, da kommt ein Projekt. Und es passiert so 1-2 Mal im Monat, dass auch mal rein zufällig jemand vorbeikommt. Ne? Mhm. Aber ansonsten ist das schon eher geplant und strukturiert ein bisschen. Aber trotzdem, man kann immer vorbeikommen. Wir sind jetzt hier in dem ersten Büroraum, wo man so reinkommt. Ihr habt gesagt, da hinten gibt es noch Beratungsräume. Wollen wir jetzt hier die kleine Führung fortführen? Natürlich. Also es ist natürlich ein Neubau, also sieht es auch aus wie ein Neubau. Und jetzt geht es in einen Gang. Und schöner Neubau bitte, ja. Schöner Neubau. Und dekoriert. Wow, und hier ist also ein Seminarraum. Es gibt 3 Stuhlreihen mit 4, und ihr macht hier Präsentationen offenbar. Heute ja. In der Regel ist hier einfach nur ein langer Tisch aufgebaut, wo die Stühle dran sind, wo wir einfach unsere Treffen und Sitzungen abhalten. Außer das Wetter so gut. Ja, wir waren zum Beispiel neulich auch auf der Peißnitz und haben ein Treffen gemacht, eine Sitzung. Entspannt. Das klingt lauschig, ja. Aber das Gute an dem Raum ist natürlich auch, dass hier gleich die Teekanne und die Kaffeemaschine steht. Und im Schrank ist dann noch ein bisschen Süßkram für uns alle. Wenn du jetzt hier um die Ecke dann schaust, noch ein paar Schritte. Ja, wir gehen da mal hin. So, hier ist eine Schrankwand. Was ist da alles drin? Akten. Also na, das Wichtigste erstmal die Verpflegung. Ich sehe schon, statt Schülerrat und Kinder- und Jugendrat kommt nicht ohne Kekse aus. Nee. Schokolade sehe ich auch sehr viel. Ist das die Hauptnahrung hier? Für mich nicht. Ja. Naja, da ich privat eher gesund esse, ist breiter. Ach, deshalb liegt das noch im Schrank, das Gesunde ist weg. Ach, und hier ist die Küche. Ja. Es gibt sogar Tassen vom Kinder- und Jugendrat. Genau. Noch so. Mit dem alten Logo drauf und noch mit alten Mitgliedern. Ja. Musst du ja jetzt alle wegschmeißen, die Tassen, ne? Nein. Nein, musst du nicht. Ist ja auch ökologisch. Jetzt so ein Gremium, du hast das vorhin auch gesagt, offiziell legitimiert, also von der Stadt anerkannt. Mhm. Das dauert ja sicherlich eine Weile, ne? Wie lange gibt es denn diese beiden Gremien schon? Also der Kinder- und Jugendrat, der feiert dieses Jahr das 15-jährige Jubiläum. Mhm. Und der Stadtschülerrat? Der Stadtschülerrat müsste ich lügen, das weiß ich selber auch nicht zu 100%. Der lag eine ganze Weile brach. Ich selber bin das erste Mal aktiv dabei gewesen im Schuljahr 2011/12. Aber da ist auf jeden Fall auch über 10 Jahre schon da. Aber halt aktiv wirklich erst seit 4-5 Jahren wieder. Ja. Dass wir wirklich im Aufbau sind. Ihr habt jetzt so im Großen und Ganzen, ist ja vielleicht auch Aufgabe vom Tag der offenen Tür, habt sehr positiv drüber gesprochen. Jetzt komme ich mal wieder zu dieser Peißnitz-Nummer zurück und so wie ich Kinder und Jugendliche wahrnehme. Ne? Also sehr häufig kriege ich dann so mit, ach, lasst mich doch in Ruhe, ich will das nicht, ist mir alles viel zu anstrengend. Also das, ne, Gremienarbeit, sich treffen, Probleme ansprechen. Also wenn es nicht wirklich brennt, dann erlebe ich Jugendliche eher so, lass mal chillen. Ja. So. Was ist denn, wie könnten die, oder was sind denn Anreize, die hierher zu locken, bevor es brennt? Ne? Weil wenn es dann alles zu spät ist, dann kann ich zwar noch hierher gehen, aber cool wäre, wenn man vorher schon aktiv wird. Wie argumentiert ihr denn da? Also bei mir war es so, ich selber, wo ich noch jünger war, also wirklich 7., 8., 9. Klasse, wäre ich auch nie darauf gekommen, in den Stadtschülerrat zu gehen. Es liegt bei uns, wir haben das mitbekommen in den letzten Jahren, dass viele Jugendliche gerne wollen, aber es gar nicht wissen, dass es Schülerräte in ihren eigenen Schulen gibt, dass die Schulsozialarbeiter haben Wissen, weiß keiner. Und dass es den Stadtschülerrat gibt, weiß erst recht keiner. Und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, erstmal ein Netzwerk aufzubauen, um die Leute zu erreichen. An sich, wir haben ja auch viele, die wirklich auch auf der Peißnitz immer rumlaufen. Aber ist ja auch nichts Schlimmes. Ist nichts Schlimmes, um Gottes Willen, sollen sie machen. Wir brauchen auch nicht alle. Wir sind uns sicher eigentlich, dass wenn die Schüler das wissen, dass viel, viel mehr dann noch bei rumkommen würde. Mhm. Das ist klar. Also es ist mehr das Nicht-Wissen als das Nicht-Wollen. Und das heißt, ihr geht jetzt von Schule zu Schule und stellt euch da vor? Wir, also Tag der offenen Tür ist jetzt ein zentrales Ding, aber Wir laden ein-, zweimal im Jahr auch ein. So eine Schülerratskonferenz war die letzte im November. Und ansonsten sind wir jetzt so, dass wir mit den einzelnen Schulsozialarbeitern und Schülern reden, dass wir die tatsächlich persönlich kontaktieren. Das wird noch eine große Aufgabe von allen Schulen in Halle. Und uns personalisierte E-Mail-Adressen geben, wo wir genau wissen, das erreicht auch die Leute, an die es hinkommen soll. Mhm. Hat denn jede Schule einen Schülerrat? Ist das schon? Es sollte, per Gesetz ist es eigentlich so, dass jede Schule einen Schülerrat haben darf, kann. Also es darf jedenfalls dem nicht verwehrt oder verweigert werden, aber wir wissen jetzt mittlerweile, dass es eben noch nicht so ist. Mhm. Ja, dass es auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, gerade in den Berufsschulen. Wird das halt wirklich nur nebenbei angesehen. Kinder- und Jugendrat, wo geht denn ihr hin? Wo macht denn ihr so Werbung, Lobbyarbeit für euch? Ja, also wir waren auch schon an den Schulen. Wir sind ja selber auch in der Schule gewesen. Mhm. Ne? Da hat man noch ein paar Connections. Aber ansonsten gebe ich dir auch recht, es ist mega schwer, überhaupt in die Schulen ranzukommen. Also die haben dann auch, weiß nicht, keine Lust, kein Interesse, wollen ihren Lehrplan einfach straff durchziehen, sind manchmal eher weniger daran interessiert, das wirkliche Leben sozusagen auch mal in die Schule zu lassen. Ne? Aber ansonsten versuchen wir schon mal, uns auf den Markt zu stellen. Wir machen auch so Aktionen wie U18-Wahl, da ist man schon ein bisschen präsent. Wir waren vor 2 Wochen im Zoo, da hatten wir auch unseren eigenen Bastelstand, das war richtig cool. Ja, über soziale Netzwerke ein bisschen da noch Werbung machen. Aber ansonsten, das ist, glaube ich, eher so Mundpropaganda, ja? Wenn Leute hierher kommen. Aber das Tolle ist natürlich auch bei uns, es ist einfach eine ganz ungezwungene Stimmung. Ja? Da flitzt man sich mal auf die Couch oder sich knabbert erstmal ein paar Kekse, bevor es losgeht. Und das soll ja auch so sein, dass man das nicht so wie in der Schule oder der Uni hat, wo man still sein muss und einem zuhören soll, sondern einfach mal ein bisschen gelockerter Rahmen. Gibt es da eigentlich zwischen euch irgendwie sowas wie eine Konkurrenzsituation? Ne? Nein. Gar nicht mehr. Nee, also gar nicht. Also noch nie da gewesen. Nee. Auch nie drüber nachgedacht eigentlich, nee, ob es sowas gibt. Nee, das ist. Naja, die Frage ist ja so ein bisschen, warum muss es dann zwei Räte geben? Nee, gut, statt Schülerrat ist ja wirklich nur für die Belange, was rein in der Schule passiert. Alles, was außerhalb der Schule passiert, geht schon wieder in die Richtung Kinder- und Jugendrat. Also das sind dann schon wieder zwei getrennte Sachen. Also, aber es ist auch schön so, weil ich meine, das Thema Schule ist schon super komplex und sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, da verbringt man nun mal den größten Teil seiner Zeit als Schüler in der Schule. Und Freizeit ist halt auch nochmal ein sehr komplexes Thema. Also es ist schon gut, dass es da zwei verschiedene Räte für gibt. Gerade was du vorhin gesagt hast, diese Spielplatzsituation, das würde zum Beispiel gar nicht in unser Gebiet fallen. Ja. Weil Spielplätze, okay, es gehört zur Stadthalle, aber es hat jetzt, wir sind eher so für die Verschönerung von Schulhöfen zum Beispiel. Für sowas setzen wir uns ein, dass da Gelder locker gemacht werden und bei euch ist es halt dann die Spielplätze. Ja, genau. Nun weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass ganz häufig, wenn es Probleme gibt mit Kindern oder, nein, mit Kindern, nee, das ist jetzt falsch gesagt, aber wenn die Probleme haben, ja, Kinder, Jugendliche, dass ganz häufig die Eltern losrennen. Ne? Und passiert das eigentlich auch, dass hier Eltern in der Tür stehen und was macht ihr dann? Also es gibt ja noch den Stadtelternrat. Mhm. Meistens organisiert, also die sind sehr, sehr gut organisiert. Mit denen arbeiten wir vom Stadtschülerrat auch relativ eng zusammen. Und wenn wirklich irgendwo mal was brennt, dann kommen die uns auch oftmals zur Hilfe. Der Stadtelternrat ist doch dagegen, dass die Schule später anfängt. Also kann ich mich an so ein Gespräch erinnern und dann, das fand ich... Also ich würde jetzt als Schüler fand ich es immer blöd, so früh zur Schule zu gehen. Die Eltern finden das natürlich gut, weil die früh arbeiten müssen. Stimmt. So, aber da, sowas also müsstet ihr ja dann streiten, oder? Sie streiten, ja, aber naja, das ist, die machen wirklich ihre Arbeit und wir machen unsere. Im Endeffekt entscheidet es ja keiner von uns beiden. Ja. Naja, ihr gebt ja nur eine Empfehlung oder eine Argumentation an. Obwohl wir uns auch alle einig waren, dass dieses Gesamtschulkonzept, was ja jetzt in dem Raum steht, dass wir halt dafür sind. Und das würde ja schon ein bisschen bedeuten, man fängt später an, weil man noch eine Warm-up-Phase hat, bevor man richtig Schule anfängt. Die Schule endet im Prinzip und du bleibst trotzdem noch in dem Gebäude und machst noch alles, deine Freizeitaktivitäten da oder in der Umgebung. Diese Konzepte sind ja gerade. Also ihr seid eher so dafür, Schule öffnen, was dann auch heißen würde, sowas wie Kinder- und Jugendrat würde dann auch, also man würde wieder enger zusammengehen, weil ja sowas wie Schule und Freizeit mehr verschwimmt. Was ist denn ein Argument dafür, so ein Gesamtschulkonzept, so, wo ich dann bis nachmittags, also wo ich meinen Jugendclub auch noch in der Schule habe? Ich bin noch aus der Zeit, wo es noch nicht so war, aber wenn ich jetzt aufgewachsen wäre als Kind, würde es mich nicht stören, weil meine Freunde sind eh in meiner Klasse, das ist so gewesen, und du erledigst, wenn du die Schule nicht als Zwang siehst, wo du hin musst, sondern wo du auch deine Freizeit ein bisschen verbringen kannst, wo du gleich noch Hausaufgaben machen kannst, ähnliches, ist dieses Schulkonzept einfach, glaube ich, ein Weg, um das Bildungsniveau deutlich wieder zu heben. Das ist einfach, also was ich sehe. Das zielt in die Richtung, dass Schule nicht mehr so als Zwang, als Zwang, nur Erziehungsinstitution. Genau. Dass es halt auch Spaß macht und Spaß beim Lernen und dann lernst du halt auch mehr. Ja. Gegen so ein Argument kannst du ja jetzt eigentlich nicht sagen. Nee, gar nicht. Oder gibt es da irgendwas? Ich möchte auch nicht dagegen sprechen. Ich glaube, das Einzige ist einfach, wenn man, gibt es ja oft, ne, wenn man sich in der Schule mit seinen Mitschülern nicht versteht und halt einfach so in die Schule muss und dann muss ich noch den Rest des Tages mit denen verbringen. Naja, muss man das? Na, bei einer Gesamtschule ist das so? Oder habe ich das falsch verstanden? Bist du dann schon, ne, eine gewisse Zeit da, ja. Ich weiß auch nicht. Also wer es so mag, ich war mit meiner Schulform ganz zufrieden, außer dem frühen Aufstehen. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Also zweimal Plädoyer für später. Ich glaube, das ist eine Diskussion von vor einem Jahr oder sogar schon von vor zwei Jahren. Jetzt nochmal die Eltern, die hierher kommen. Also du hast jetzt gerade so gesagt, okay, es gibt einen Elternrat, aber jetzt mein Kind hat Probleme, ich als Elternteil krieg das total mit. Ich komm hierher als Elternteil und erzähle so, mein Kind hat die und die Probleme. Also ich stelle mich als Fürsprecher für ein Kind oder Jugendlich. Was macht ihr dann? Na, wir sind da ganz offen, reden mit den Eltern. Eltern werden nicht weggeschickt? Nö, gar nicht. Sind ja alles Interessierte hier und da sagen auch, na, wenn ihr Kind Interesse hat, hier nochmal herzukommen, darf das gerne herkommen, aber ich würde das jetzt auch doof finden. Mhm. Mich interessiert so ein bisschen dieses für sich selber sprechen, ne? Also das ist ja das, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt. Na klar, also inwieweit vertretet ihr Interessen von Menschen, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt? Ja, aber es ist ja immer so, wenn ich jetzt auch nur ein Kind, weiß nicht, hier sehe oder ein jemand, der hierher kommt und sich über irgendwas beschwert oder ein Projekt geführt haben möchte, sehe ich ja auch nicht automatisch die ganzen anderen Menschen, die an dem Projekt mit dranhängen. Mhm. Ich finde das auch, also ich weiß auch nicht, bei uns wird niemand weggeschickt, Punkt. Es wird niemand weggeschickt, wir können darüber reden. In der Regel, wenn jetzt ein Elternteil kommen würde aus einer bestimmten Schule, würden wir als erstes erstmal auf den Schulrat dort verweisen, sollten die das noch nicht gemacht haben. Mhm. Erstmal mit dem Schulrat reden, vielleicht können die immer schon was machen mit der Schulleitung, ansonsten machen wir das auch, dass wir mit dem Schulrat oder mit den Schulsozialarbeitern in Kontakt treten. Das geht auch, solange es natürlich wirklich was ist, wo ich sage, ja, das ist jetzt dringend, das können die da nicht alleine klären. Ja, das ist, wenn es schulübergreifende Probleme sind zum Beispiel, dann auf jeden Fall. Gibt es hier noch mehr Räume? Nee, ne? Das waren die beiden. Nee, doch, wir haben tatsächlich noch einen Abstellraum, ja. Den gucken wir uns jetzt auch noch an. Und natürlich eine Toilette. Ja. Und da können wir auch nicht zu dritt rein, so groß ist. Das ist eine ganz kleine. Da ist auch der Feuerlöscher drin. Ja. Falls es brennt. Haben wir Feuerlöscher? Ah, ein Toilettenpapierlager. Oh, das ist richtig groß. Ja, das ist ja groß. Toll. Hier sind halt unsere ganzen Bastelmaterialien, ne? Wenn wir dann so Aktionen machen und alles. Ja. Und jetzt werden hier die ganzen Taschen und Koffer gelagert. Mhm. Und wie gesagt, noch eine Toilette. So, zum Abschluss, bevor jetzt die nächste Präsentation hier losgeht. Also du hast jetzt schon so gesagt, dieser Spielplatz-Tester, das ist so ein erfolgreiches Projekt. Womit seid ihr denn so, oder was sind so richtig Erfolge? Was ist denn so wo ihr sagt, hey, da haben wir echt was geschafft in den letzten 5, 6, 7 Jahren? Also für den Kinder- und Jugendrat kann ich nur sagen, wenn wir Projekte fördern, mit so ungefähr... Ah, ihr verteilt auch Geld. Genau, wir verteilen ja auch Geld. So durchschnittlich mal 400 Euro pro Projekt und da wird natürlich super viel umgesetzt. Wenn die Projekte jugendlich, gemeinnützig und rechtskonform sind, Punkt. Und es fängt an bei Graffiti-Projekten, wo dann wieder irgendwelche Workshops gemacht werden, bis hin zu Fußballprojekten. Das heißt, ihr übernehmt auch so ein bisschen, sag mal, die Fäden zu den entsprechenden Abteilungen, machen vielleicht auch ein bisschen bürokratische Arbeit oder was heißt das, wenn ich jetzt so Geld von euch kriege? Das Schöne ist ja bei uns, dass es unbürokratisch ist. Man geht hier hin, sagt, das und das Projekt möchte ich machen, da gucken wir da drüber und sagen, ja, Job geht oder nee, da müssen wir noch mal über die Finanzierung sprechen. Dann, wenn wir sagen, ja, das ist förderfähig, das Projekt, wird einfach das Geld ausgezahlt. Und zum Schluss muss einfach eine Abrechnung her, also Quittung einreichen, wirklich jede Quittung einreichen. Und dann wird das abgerechnet und dokumentiert, ein paar Fotos gemacht. Also ein bisschen Bürokratie ist schon noch. Ja, ein bisschen, aber im Verhältnis. Also man muss jetzt keine großen Exit-Termine. Nein, um Gottes Willen, nein. Ist es jetzt Schülerrat? Stadtschülerrat. Und wo sind die Schülerinnen, fällt mir gerade auf? Ja, es gibt, dann sind wir halt gerade hier nur Stadtschülerräte. Die Stadtschülerrätinnen sind gerade noch unterwegs. Nein, ich glaube, es sitzen noch welche draußen. Aber der Begriff ist einfach Stadtschülerrat. Rat ist einfach. Ja. Erfolg? Ja, es ist wirklich schwierig, weil wirklich dieses Riesenthema erstmal die Leute ranzubekommen, gerade wirklich ist, wo wir dran sitzen. Ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen, ist so eine Mammutaufgabe, wo wir seit locker 1,5 Jahren dran sitzen. Unsere eigene Webseite jetzt an den Start zu kriegen, das ist in der Fertigstellung. Das wäre jetzt so ein großer Meilenstein für uns, eine eigene Webseite zu haben. Eine App-Idee haben wir auch schon, da sind wir mit der NLU zum Beispiel in einer Zusammenarbeit. Das ist so das, was jetzt in den letzten Jahren so richtig groß dabei war, genauso wie einfach uns erstmal zu finden. So doof es klingt, regelmäßige Treffen zu machen, regelmäßig, dass alle Mitglieder da sind, dass wir Themen haben, über die wir sprechen können. Das war erstmal der Grundstock, den wir jetzt wirklich bauen mussten. Ich sag mal danke fürs Gespräch.